Pelageja Vlasova ist in großer Sorge um ihren Sohn im Gefängnis. Sie ist sehr stolz darauf, dass sie einen Sohn hat, der nötig ist.